ARD. Hallo bei Lost in der Ost. Das hier ist keine volle Folge, sondern eine Ankündigung. Und zwar eine richtig große, würde ich sagen, damit ihr euch den Tag rot im Kalender anstreichen könnt oder euch einen Marker setzen könnt oder was auch immer, weil ihr braucht dann ganz viel Zeit zum Podcast hören. Ab Mittwoch, das ist der 12. Juni, gibt's hier Lost in der Ost, die Story. Wir haben es schon immer wieder mal gesagt und wenn ihr uns in den letzten Wochen eine E-Mail geschrieben habt, dann stand es da auch. Wir arbeiten gerade an was Neuem. Das haben wir gemacht, jetzt sind wir fast fertig, weil ihr habt uns immer wieder geschrieben gehabt, dass ihr Leute kennenlernen wollt. Und da haben wir uns nochmal hingesetzt, haben tagelang Interviews geführt und diese langen Gespräche, die haben wir in einen Serienpodcast gepackt, in 7 Folgen. Und wir fangen an zu erzählen in diesem Serienpodcast am 7. Oktober 2023. Das ist der Tag, an dem die Hamas Israel angegriffen hat und der Tag, an dem der Krieg losgegangen ist. Und wir erzählen ab da aus 2 Perspektiven. Wir erzählen euch, was Mohammed erlebt hat. Den kennt ihr vielleicht schon hier aus dem Podcast. Mohammed aus dem Gazastreifen, der Journalist, der für die ARD arbeitet. Was er am 7. Oktober in Gaza erlebt hat und wie es ihm im Krieg ergangen ist, in den Wochen und Monaten nach dem 7. Oktober, das erzählen wir. Und wir erzählen von Daphna aus Israel, aus ihrer Perspektive. Daphna, die kennt ihr noch nicht, aber die werdet ihr kennenlernen und zwar sehr gut kennenlernen. Daphna ist in Israel aufgewachsen und war ihre Familie besuchen am 7. Oktober 2023 im Kibbutz Be'eri. Das ist ein Ort, wo die Terroristen mit am schlimmsten gewütet haben. Und nach dem Tag ist für Daphna nichts mehr wieder vor und sie hat uns da nochmal mit reingenommen, wie das alles war für sie und ihre Familie. Und davon erzählen wir euch in unseren 7 neuen Folgen in Lost in the Ost, die Story. Es geht da um den Krieg in Israel und Gaza, es geht um die Menschen von dort und wir bleiben da aber nicht stehen, sondern wir schauen uns auch an, was davor passiert ist. Wir haben jemanden getroffen, die dabei war, als der Staat Israel gegründet wurde. Ihr werdet einen Palästinenser hören, dessen Familie damals fliehen musste bei der Nakba. Wir haben einen ehemaligen palästinensischen Kämpfer getroffen und einen israelischen Siedler. Also nochmal, packt euch in euren Kalender, den 12. Juni, Mittwoch. Und wenn ihr uns abonniert habt, dann seid ihr auf der sicheren Seite, weil dann solltet ihr eh eine Nachricht bekommen. Also wir hören uns am 12. Juni.